Krieg. Die Gegend zwischen Tunis und Kabul, wie sie im zweiten Winter seit Anbruch des arabischen Frühlings sich darbietet, scheint nur auf zwei Weisen erklärbar. Entweder die Regierungen der westlichen Staaten und ihre Berater sind dümmer als Dosenbrot, oder sie haben es nicht anders gewollt. Für Dummheit spricht, dass die Autoren einer kleinen, über so gut wie kein Apparat verfügenden Zeitschrift wie konkret nie den geringsten Zweifel hatten, was die nächste Zukunft der Arabellion sein werde. Jeder hätte sehen und hören können, dass auf Kairos Tahrirplatz herumstehen und Unsinn verzapfen eins waren. Und wie Tucholskys Wort, ein Reisebericht gebe oft ein erstaunlich gutes Bild von dem Reisenden, an den Experten vom Infotainment der Tagesthemen bis zum Comedy-Quatsch der Phoenix-Runde sich täglich erfüllte. Jeder, auch der Journalist, hat bekanntlich seine 12 Bekannten, aus deren Gerede er die Ansichten destilliert, die er für die der Mehrheit, der Partei, der Gesellschaft, des Volkes hält. Im Fall des Irak, wie des arabischen Frühlings, waren es einige ehrenwerte Emigranten, die von den Experten zum Dank für ihre Dissidenz als authentische Stimme der im Land und auch sonst zurückgebliebenen Massen missverstanden wurden. Stets standen und stehen solche Intellektuelle, zumeist Journalisten, Schriftsteller, Anwälte, dem Willen ihrer Völker so fern wie einst im kalifornischen Exil Thomas Mann oder Bert Brecht dem des Deutschen. Was die Deutschen damals wollten, waren der Führer und die NSDAP. Was die Muslime heute wollen, ist der Gottesstaat, die Scharia, die Burka, die Hinrichtung von Schwulen und die Verstümmelung von Frauen. Die Differenz zwischen Islam und Islamismus, die so leidenschaftlich prononciert wird, dass sie klingt wie die zwischen Pazifik und Pazifismus, ist Reklame. In Ägypten wird der Anteil beschnittener Frauen auf 80% geschätzt, was den Anteil der harmloseren Gläubigen auf 20% reduziert. Wer einen von den 80%, die ihre Töchter verstümmeln lassen, beharrlich fragt und genau hinhört, stößt hinter der habituellen, vom Propheten sanktionierten Verlogenheit auf einen Hass, der Mursi und die meisten seiner Gegner, Fatah und Hamas, Taliban und Mujahedin, Schiiten, Sunniten, Aleviten verbindet. Sie wollen jetzt oder gleich oder spätestens übermorgen den Tod der Juden, was immer die Avneris und die Zuckermanns sich und der Welt weiß zu machen versuchen. Sie kennen aber einen der oder eine die? Kenne ich auch. Leider sind die so selten wie Marxisten in der FDP. Die da allabendlich in die Mikrofone kreischen, sind Menschen, deren Irrsinn auf ihrer Armut blüht, wächst und gedeiht. Das sozusagen, das Soziale auch nur zu erwähnen, versetzt westliche Politiker, Journalisten, Experten und auch die Gläubigen selber in Weißglut. Die einen, weil sie dadurch ihren Glauben und also Allah beleidigt sehen, die anderen, die Menschenrechtler, weil es einen Transfer von Lebensmitteln von hier nach dort bedeutete. Sie wollen aber in Hurghada am Roten Meer für eine Woche im Vier-Sterne-Hotel für 404 Euro all-inclusive haben, was heißt, dass nach Abzug der Kosten für den Flug, den deutschen Veranstalter, das Marketing und noch ein paar Kleinigkeiten dem ägyptischen Hotelier für sein Personal, Essen und Getränke 5, wenn es hochkommt, 10 Euro pro Woche bleiben. Einer meiner 12 Bekannten war einst Biermann. Vor Jahren sah ich ihn mit einer seiner Töchter bei Gottschalk sitzen. Erst erschreckte die Tochter den Moderator mit der Auskunft, ihre Lieblingsband sei Take That. Dann jaulte Biermann etwas, das er für die Tochter zu ihrer Geburt verkomponiert habe. Worauf mitten im Gejaul ein gequälter Gottschalk sich der Tochter zuwandte. Sowas treibt einen natürlich zu Take That. Um wie viel mehr den Ägypter sein Elend zu den Moslembrüdern, die, weil sie außer ein paar Almosen auch nichts zu bieten haben, den Armen psychisch substituieren mit einem Feind, den noch der Dümmste leicht identifizieren kann, einem Hass, der göttliche Billigung genießt und einem Jenseits, in dem es Milch, Honig, Jungfrauen und iPhones regnet. Weil die meisten Muslime nichts haben als diesen Feind, können sie mit ihm keinen Frieden schließen. Manche tun so, als wollten sie dennoch, würden sie nicht von den Ungläubigen durch Zäune, Wohnungsbau und 100 Schikanen gehindert. Nichts lieber. Die anderen schreien ihren Wunsch nach einem Genozid hinaus. Was tut die Welt, was tun die USA und Europa, die doch wissen, dass aus freien Stücken die Juden nicht ihren Staat aufgeben werden und die Muslime nicht ihre Absicht, die Juden zu beseitigen? Wie Gouvernanten nehmen sie die Ungezogenen bei der Hand, setzen sie an einen Tisch, streichen abwechselnd beiden übers Haar, loben oder tadeln, den für dies, jenen für das, und verlangen, dass die Kleinen sitzen bleiben, bis sie sich vertragen. Besonders gut darin sind die Deutschen, die in einem halben Jahrhundert Vergangenheitspolitik ein Geschick entwickelt haben, der Welt den guten Menschen zu machen, ohne einen Cent dazu zu bezahlen. Ob es um Deserteure der Wehrmacht geht, um italienische Zwangsarbeiter, um sterilisierte Schwule, missbrauchte Kinder oder vergaste Sinti und Roma. Deutschland bedauert und trauert. Die Kanzlerin schämt sich. An jedem Pissoir hängt eine Gedenktafel. Und, Zitat, die Bundeskasse bleibt zu, wie Gerhard Schröder so unvergleichlich gesagt hat. Israels Existenzrecht, sagt die Kanzlerin, ist deutsche Staatsräson. Aber wenn die Fatah und die Hamas die Welt gegen Israel mobilisieren, enthält sich Deutschland der Stimme. Und so kommt dieser blutige Konflikt nie an ein Ende, das doch nur darin bestehen könnte, dass die USA und Europa, vielleicht sogar mit Beteiligung Russlands, die Gotteskrieger mit Boykott und Sanktionen zu bedingungsloser Kapitulation zwängen, der formellen, international garantierten und kontrollierten Akzeptanz des jüdischen Staates, unter Verzicht auf ein sogenanntes Rückkehrrecht für Leute, versteht sich, die nie auf diesem Territorium gelebt haben und honoriert durch ein bisschen besseres Leben. Angenommen aber, die Helden der westlichen Welt wären doch ein wenig intelligenter als Dosenbrot, warum sollten sie gewollt haben, was heute zwischen Tunis und Kabul ist? Denkbar wäre, sie, die ihr Öl und ihre geostrategische Position im Nahen Osten mit und gegeneinander verteidigen, hätten aus ihren Katastrophen in Afghanistan und im Irak gelernt, dass weder ihre alten Kumpel, die gottverlassenen Diktatoren vom Schlag der Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak, demnächst Assad und, weil die Gläubigen zwar arm, ihre Masse aber unwiderstehlich ist, auch die Scheichs und Emirs am Golf auf Dauer an der Macht zu halten waren, sind oder sein werden. Doch an deren Stelle staatliche Ordnungen zu setzen, ging und geht, die sich als demokratisch drapieren ließen. Und also nichts bleibt, als um die Gunst der real existierenden Islamisten zu konkurrieren, die sonst schockschwere Not noch zu den Chinesen überlaufen. Wie schnell dabei das Existenzrecht des jüdischen Staats obsolet werden kann, hat die Abstimmung eines von der Fatah mit Unterstützung der Hamas eingebrachten Antrags gezeigt, die Vollversammlung der Vereinten Nationen möge die Palästinensergebiete quasi als Staat anerkennen. Mit Israel Nein sagten 8, Kanada, Tschechien, die Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Palau, Panama und die USA. Mit Ja stimmten 138, darunter Österreich, Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz. Enthalten haben sich 41, darunter Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Polen, Slowakei, Slowenien. Ein Menetekel. Zugabe. Als sei es ein natürliches Recht der Deutschen, Urteile über Israels Angelegenheiten zu fällen, kanzelte Merkel ihren Besucher Netanyahu mit der mehr pampigen als launigen Bemerkung ab: In der Siedlungsfrage sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Wir lassen uns das Recht, die Welt Mores zu lehren, doch nicht von einem Juden beschneiden. Hermann Gremlitzer las die Januarkolumne der Zeitschrift Konkret. Hermann, Zeit und Muße für ein kleines Streitgespräch im Anschluss. Streitgespräch? Worüber muss ich mich denn streiten? Ich fand ja, dass da doch sehr pauschale muslimische Bewertungen oder Bewertungen zu Muslimen enthalten sind. Ja, das kann man nicht anders sagen. Aber da kann ich ja auch nicht streiten wegen. Ich meine, die sind natürlich sehr pauschal. Das ist sozusagen der Einwand, man soll nicht generalisieren, der schon immer gegen eine polemische Kritik erhoben wurde. Ja, also du stellst fest, dass es sich um eine Polemik handelt. Ich bin von Beruf Polemiker. Ach wirklich? Anderes. Ja. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Natürlich bin ich Polemiker. Ja, aber wenn sozusagen der inneren Logik dieser Polemik gefolgt wird, dann ist das ja ein Appell an, nennen wir das mal imperialistische Staaten, die Sache doch schon längst vernünftig geregelt haben zu sollen. Also es gibt ja gar keinen Platz für ein vernunftorientiertes Subjekt in dieser Polemik. Als Beispiel vielleicht der Tahrirplatz, an dem sich ja tatsächlich die Kräfte, die tatsächlich auf eine bürgerliche Gesellschaft hinaus wollten, versammelt hatten und auch heute versammeln. Die unterliegen ja quasi deiner Generalisierung. Nee, das sind schon die 20%, von denen ich spreche. Hm? Ja, beim genauen Zuhören könnte man auf die Idee kommen. Das ist schon so, das ist schon so. Ja. Geh mal davon aus, dass die, die du jetzt meinst, nicht die sind, die ihre Töchter beschneiden. Ja, zum Beispiel. Aber wenn sie das tun, dann zählen sie nicht mehr dazu. Hm. Dann hat das mit irgendeiner Art von bürgerlicher Befreiungsbewegung nichts zu tun. Ja. Oder Zivilisationsbewegung nichts zu tun. Ja. Im Übrigen ist es einfach so, es war absehbar, und zwar, ich sage ja, ohne größere Bordmittel zu haben, ohne einen Geheimdienst mit ein paar tausend Agenten vor Ort beschäftigen zu können. Es war einfach zu sehen, dass angefangen von Tunis, da war es noch am ehesten möglich, da gab es schon so etwas wie eine örtliche Bourgeoisie, eine frankophone und frankophile Bourgeoisie, die sich eben schon in die Tradition der Kolonialmacht und ihrer kulturellen Werte gestellt hatte, die jetzt aber auch unter die Räder kommt. In Libyen war schon klar, dass nichts dergleichen kommt. Mhm. Wie Gaddafi zu Tod gekommen ist. Und wie das bis heute in Libyen gefeiert wird, gibt ein beredtes Zeugnis davon. Mhm. Und dann geht es weiter. In Ägypten war von Anfang an völlig klar, dass das der Sieg der Muslimbrüder wird. Und dass die Rolle dieser Rechtsanwälte, Ärzte und anderen Liberalen, die sich auf dem Tahrirplatz auch versammelt haben, also die daran teilgenommen haben, und der Frauen, die sich emanzipieren wollten, dass das, die wurden gebraucht, damit gegenüber der Weltöffentlichkeit hier auf Demokratie gespielt werden konnte, bis man es geschafft hatte. Ich glaube nicht, dass der amerikanischen Regierung das verborgen geblieben ist. Also ich glaube nicht, dass sie dumm ist wie Dosenbrot, sondern sie hat von Anfang an auf die Muslimbrüder gesetzt. Hm. So wie sie jetzt in Syrien konsequent auf Al-Qaida setzt. Hm. Ja, lass uns nochmal bei Ägypten bleiben. Zu Syrien hätte ich tatsächlich auch nochmal ein paar Punkte. Die Kräfte in dieser Gesellschaft in Ägypten, die du jetzt gesagt hast, die hat man gebraucht, um Demokratie vorzutäuschen. Mhm. Diese Kräfte sind ja in dieser Gesellschaft lebendig und aktiv. Offenbar können sie sich nicht auf gemeinsame politische Programmatiken verständigen, aber sie sind ja nach wie vor sehr präsent. Und könnte man sagen, die Erfahrung des Iran lehrt, dass die allesamt irgendwann ins Exil gegangen sein werden. Mhm. So wie alle irgendwie demokratischen Menschen des Irans heute weltweit verstreut sind und natürlich ihre Verbindungen in die Heimat sozusagen haben, aber so wie es die Oppositionellen im Irak mal waren, die dann in der ganzen Welt erzählen, eigentlich sind die Iraker ja ganz anders als das, was der Saddam Hussein sie erscheinen lässt. Die Iraker sind ja alle eine sehr aufgeklärte, sehr zivilisierte Nation, religiös gemäßigt und weiß der Kuckuck was. Und im Falle des Irak sind auf diese Art von Reklame ganz viele Leute reingefallen. Also wir haben sogar bei konkret im Buchverlag ein Buch dazu gemacht, über die großen Chancen des Irak nach seiner Befreiung. Und da haben diese ganzen Helden drin geschrieben und diese Prognosen gemacht, die Amerikaner würden, wenn sie kämen, von der Jugend mit Blumenkränzen empfangen und all diese Illusionen, die man sich natürlich gern macht als jemand, der ins Exil geht. Deswegen habe ich ja auch Brecht und Thomas Mann im Exil in Kalifornien angesprochen. Brecht war auch sehr geneigt, sich solche Illusionen zu machen. Mhm. Thomas Mann auch. Die haben beide auf das gesetzt, was sie damals das andere Deutschland, es gibt ein anderes Deutschland. Das ist nicht das richtige Deutschland, was ihr jetzt hier seht, die da alle an den Straßenrändern stehen und heil, heil schreien und in braunen Uniformen rumlaufen. Sondern es gibt ein anderes Deutschland. Es hat sich gezeigt, es gab kein anderes Deutschland. Ja, eindeutig. Nur ist das ja nicht. Es gab auch keinen anderen Irak. Ja. Auch das stimmt, aber es war auch von Sharon, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, später zu lesen, dass er versucht hat zu intervenieren gegen den Angriff im Irak. Man kann den Angriff auf den Irak dann dennoch noch für dumm halten. Also es gibt ja viele Gründe, den für dumm zu halten. Ja. Natürlich, aber das muss ja nicht eine andere Einschätzung der Situation, dieser Frage, die wir gerade diskutieren, ja, sein. Das wird bei ihm sicherlich auch nicht der Fall gewesen sein. Nee, also die Einschätzung, die Argumentation war ja, dass genau das geschehen wird, was geschehen ist, nämlich Al-Qaida und sonstige Gruppen gestärkt aus diesem Krieg hervorgehen werden. Ist doch klar, wenn man diese Frage, die sich da stellt und die das alles überwölbt, ist natürlich eine soziale Frage. Ja, und darauf. Das wird so dringend zurückgewiesen, weil natürlich keiner eine Mark dafür aufwenden will. Aber und wird auch von linken Ideologen heftigst zurückgewiesen. Aber darauf käme es an, Hermann, das als soziale Frage herauszuarbeiten. Ja, natürlich, das steht ja da auch in meiner Kolumne drin. Es geht alles. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es, wenn man das so vorträgt am Funk, so einen doch etwas komplizierten Text, der schon eine gewisse Gewichtung hat, die man dann, man kann ja nicht zurückblättern. Also man kann, wenn man den Artikel vor sich hat, dann kann man nochmal gucken, aha, da vorne steht aber das und das steht vorher und das hat die und die Bedeutung und deswegen relativiert sich das natürlich zu dem, was er jetzt sagt. Und das jetzt Gesagte relativiert sich. Aber das ist natürlich, im Funk versendet sich's. Das ist der Fluch des Funks. Ja, aber es gibt ja die Gelegenheit, das dann jetzt übers Internet auch nochmal nachzuhören, einschließlich dieses kurzen Nachgespräches. Aber wie gesagt, also das wollen wir ab sofort klarstellen. Ich habe es zwar schriftlich nie anders getan, mich nie anders vorgestellt, denn als Polemiker, das ist eine in Deutschland nicht geschätzte literarische Kunstform, aber nichtsdestotrotz bin ich das, und wenn man zum Beispiel den Aufsatz von das greife ich mal ganz hoch, ohne mich damit vergleichen zu wollen, den Aufsatz Heine und die Folgen von Karl Kraus liest und nicht ihn als Polemik liest, dann ist er einfach, dann ist er fast ein antisemitisches Pamphlet. Hm. Er ist halt eine Polemik und er packt nichts in Watte, er nimmt nichts zurück, er relativiert nichts, sondern er sagt, er erklärt seine These so grob wie irgend möglich. Hm. Also nicht tändelnd und langsam rechts-links fintierend und so, sondern einfach mit der gerechten Geraden zum Kinn. Hm. Ich weiß nicht, wer das Boxerbeispiel abgibt. Der andere, den du nanntest, wäre eher Cassius Clay oder Muhammad Ali. Ja. Foreman vielleicht. Oder ich. Hermann, ich gebe mich... Papier. Ich bin natürlich... Es gibt doch beim Boxen die schöne Kategorie, die gab es früher nicht. Da war das Leichteste war Fliegengewicht, aber jetzt gibt es ja noch eine leichtere, das heißt Papiergewicht. Mhm. Vielleicht bin ich das Papiergewicht. Ja. Andere nutzen das Papier zum Zündeln. Das ist halt so ein bisschen der Schreck gewesen, der mir bei manchen Formulierungen da in den Sinn gekommen war und weswegen ich dich gebeten habe, nochmal ein paar Worte hinzuzufügen. Also es stand noch ein paar Seiten weiter ein sehr, sehr analytischer Beitrag von Stefan Frank zu der Situation in Ägypten, insbesondere im Heft, der das sehr viel ruhiger und ausgewogener und analytischer nochmal dargestellt hat, was sich da vorne so mit sehr groben Strichen markiert hat. Okay, den werde ich lesen. Stefan Frank in der Januar konkret. Hermann, ja, vielen Dank. Bitte. Und wir hören uns dann wieder in circa 4 Wochen zur Februar-Kolumne. Genau. Okay, Dankeschön, ja? Jo, Hermann, tschüss. Wir hörten die Kolumne der Januar konkret von Hermann Gremlitzer eingelesen mit dem Nachgespräch. Das Ganze wird im Internet dann auch demnächst auftauchen.